Die Fahne Horst Wessels wird jetzt vorangetragen. Alle erheben sich. Durch die Dämmerung brechen Hunderte von Fackeln, flankieren den Weg zum Gartenplatz, zum Pavillon 7, in dessen kleinem Zimmer Horst Wessel von uns alten Kämpfern schied. Dr. Goebbels, Richard Fiedler, Dalüge und alle, die kamen, begleiteten die Mutter unseres Kameraden. Langsam nähert sich der Zug dem Pavillon. Das Sterbezimmer ist Weihestätte. Mattes Licht fließt durch den geheiligten Raum. Jetzt treten sie alle beiseite. Der Gauleiter, Wessels Berliner Führer, steht jetzt allein vor dem Totenbett. Wir schweigen. Dr. Goebbels betet. Ich hoffe nicht, die Worte zu machen. Wir stehen hier auf einem für unsere Bewegung geheiligten Boden. Und ich kann nur wünschen und hoffen, dass unsere Bewegung immer so groß und so rein bleibt, dass es sich verlohnt, dafür zu sterben.